Der Junge, der keinen Namen mehr hatte, kniete im Schnee. Vor ihm lag zu Staub zerfallen das Bild. Nun war alles verloren. Es gab nichts mehr, was ihn den Weg zum Wasser des Lebens führen konnte. Als er aufblickte, sah er durch seine Tränen undeutlich in einiger Entfernung zwei Gestalten auf dem Schneefeld vor sich, eine große und eine kleine. Er wischte sich die Augen und sah noch einmal hin. Es waren Fuchur, der weiße Glücksdrache, und Atreo.